Seitdem wir beisammen waren, sind viele Kameraden gefallen und haben ihr Leben für Deutschland und für den Führer gegeben. Ihnen voran, und ich bitte Sie, zu seinem und zu all unserer toten SS-Männer und toten deutschen Soldaten, Männer und Frauen, zur Ehre sich zu erheben, Ihnen voran aus unseren Reihen, unser alter Kamerad und Freund, Obergruppenführer Eike. Ich bitte Sie, sich zu setzen. Ich habe es für notwendig gehalten, nun am Beginn des 5. Kriegsjahres, das ein sehr schweres Kriegsjahr werden wird, Sie, das hohe Führerkorps der SS und Polizei, zusammenzurufen. Nüchtern, wie wir immer waren, wahrheitsgetreu uns selbst gegenüber, wollen wir in dieser Gruppenführerbesprechung einige Dinge besprechen. Ich werde Ihnen, so wie ich es in langen Friedensjahren gewohnt war, meine Meinung über die Lage, so wie ich sie ansehe, über unsere Aufgaben, über das, was wir bisher erreicht haben, was wir bisher getan haben, und über das, was uns zu tun ansteht in der Zukunft, werde ich Ihnen in möglichst kurzen Worten darlegen und das tun. Zunächst die Kriegslage. Ich fange mit Russland an. Als im Jahre 1937, 38, glaube ich, war es, in Moskau die großen Schauprozesse stattfanden und der ehemals zaristische Fähnrich, später bolschewistische Marschall Tukhaschewski und seine Generäle erschossen wurden, waren wir in ganz Europa, auch wir in der Partei, auch wir in der SS, der Ansicht, dass damit das bolschewistische System, dass damit Stalin einen seiner größten Fehler begangen hätte. Wir haben uns in dieser Beurteilung der Lage absolut getäuscht. Das können wir wahrheitsgetreu einmal ruhig feststellen. Wir haben uns absolut getäuscht. Ich glaube, Russland hätte die 2 Jahre Krieg, und es besteht jetzt im 3. Jahr Krieg, nicht durchgehalten, wenn es die früher zaristischen Generäle behalten hätte. Es hat, und das setze ich am Anfang voraus, den politischen General, den politischen Kommissar zum General gemacht oder denjenigen, der aus der Roten Armee als Kommandeur, als General hervorwuchs, nur so ausgesucht, dass er zugleich politischer Kommissar sein konnte. Der sturste Willensträger der bolschewistischen Doktrin, möchte ich es lieber einmal heißen, nicht Weltanschauung, der ist zugleich dort Kommandeur und Führer. Im Jahr 1941, wie wir heute wohl feststellen können, kurz, vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr vor Stalin, zu seinem großen Einbruch nach Mittel- und Westeuropa ausholte, hat der Führer Russland angegriffen. Ich kann dieses erste Jahr mit ganz kurzen Strichen skizzieren. Der Angriff schlug durch. Die russischen Armeen wurden in großen Kesseln zusammengetrieben, aufgerieben, gefangen. Wir haben damals die Masse Mensch nicht so gewertet, wie wir sie heute als Rohstoff, als Arbeitskraft werten. Die Gefangenen sind was im letzten Ende, wenn ich in die Generationen denke, wiederum nicht schade ist, was heute als Verlust an Arbeitskraft bedauerlich ist. Die Gefangenen sind nach Zehntausenden, nach Hunderttausenden an Entkräftung, an Hunger gestorben. Es kam auf den Sommer und Herbst 1941 auf den Siegeszug, der uns bis vor Moskau führte, kam der Winter 1941. Die ausgebluteten Verbände des deutschen Heeres, der deutschen Wehrkraft, kamen in einen schauerlichen Winter. Der Winter 41-42 war einesteils das Werk des Schicksals, das uns zum ersten Mal hart gewogen hat. Zum anderen aber das Werk auf der anderen Seite der politischen Kommissare und Politrucks, deren Härte und Unnachgiebigkeit, deren fanatischer, brutaler Wille, diesen Rohstoff des slawischen, mongolischen Menschen in die Front trieb und aus der Front nicht zurückgehen ließ. Im Frühjahr 1942 kam dann wieder unser Angriff. Der Angriff auf die Krim, der Angriff über den Donetsk, zum Don, zum Wolgabogen. Weit gespannt war der Bogen der deutschen oder der verbündeten deutschen Front. Der Krieg hätte im Jahre 1942, wenn alle gehalten hätten, für Russland zum Ende führen können. Denn nach allen Berechnungen und aller Wahrscheinlichkeit, die ja im Krieg ja nicht außer Acht zu lassen ist, mit der man ja schon rechnen muss, wäre der Kaukasus früher oder später in unsere Hand gefallen, Russland wäre von seinen Hauptölquellen abgeschnitten gewesen und der Hunger hätte noch ärger seine Gesetze diktiert, als wir es heute tun. Es kam der Zusammenbruch unserer Bundesgenossen. Zuerst der Durchbruch bei den Rumänen, bei zwei rumänischen Armeen, dann der Durchbruch bei der damals schon sehr wenig wertvollen italienischen Armee und dann der Durchbruch und das Davonlaufen im Rahmen der ungarischen Verbände, das totale Ausfallen von rund 500 Kilometer Front. Dieser Ausfall verlangte die Zurücknahme der deutschen Front, um sie überhaupt wieder schließen zu können. Durch diesen Ausfall ist das Opfer Stalingrad schicksalsmäßig notwendig geworden. Es ist nicht unsere Aufgabe, jede Einzelheit heute zu überdenken. Ich persönlich habe die Überzeugung, dieses Opfer, das klingt nun furchtbar roh, wenn ich das sage, war notwendig. Denn ohne die Bindung der feindlichen Kräfte um Stalingrad wäre die Schließung der deutschen Front nicht mehr möglich gewesen. Das wird, bin ich überzeugt, 10, 15, 20 Jahre nach dem Krieg das Ergebnis der Feststellung der Forschung der Kriegsgeschichte sein. Ein vielleicht dann sehr später Trost für Adelding. Koppel, hören Sie mal auf, da unten, die ist immer so wahnsinnig krach. Da ist da ein Schacht zur Küche. Ich möchte bloß nicht, dass da alle Leute mithören. Ja, nein, da hören Sie doch alles rauf. Da muss ein Schacht zur Küche sein. Wir wollen einen kleinen Augenblick warten. Ich möchte nämlich das, was ich sage, ist ja nun nicht für alle Ohren bestimmt. Ne? Saals. Wie? In das Zimmer durchgesprungen. Heißt ja, alles abgelegt, dann wird es abgelegt. Ich würde mir sagen, mein Lieber, das gibt nicht. Da ist man nicht ein ganzes Unterhaltungsgüterpersonal, das kommt mal raus. Jawohl, müssen wir den Küchenbetrieb einstellen jetzt, oder? Ja, dann müsste ich ihn gut. Ist doch einmal gut. Jawohl, es sind zwei Beamte. Ja, dann muss man die Tür schließen können. Nein, ist nicht möglich. Geht das direkt in die Küche? Geht in die Küche, jawohl. Dann in diesem Februar der erste große Kampf um Charkow. Charkow wurde geräumt unter, das ist jedem von unseren Verbänden draußen bekannt, manchmal sehr, sehr eiligen Umständen. Zur rechten Zeit kam auf Befehl des Führers unser Panzerkorps unter Führung von unserem alten Kameraden SS-Obergruppenführer Hauser nach Charkow. Die planmäßige Räumung von Charkow, auch durch das Panzerkorps, wurde von Hauser durchgeführt und es begann ein ruhmreicher, wochenlanger Feldzug, in dem dieses Korps in einem selten beweglichen, so wie es für motorisierte und Panzerverbände eigentlich richtigen und geradezu artgemäßen, richtig wäre, in einem artgemäßen Feldzug im freien Feld, wo unser Panzerkorps den Gegner trieb, und dann Sepp Dietrich mit seiner Leibstandarte als erster in Charkow einbrach, und Charkow wiederum vom Panzerkorps genommen wurde und die deutsche Front wiederhergestellt wurde. Im Spätfrühling, Sommer dieses Jahres, antworteten wir auf Angriffe der Russen mit einem großen Gegenangriff bei Bjelgorod. Wir können mit Stolz feststellen, dass das einzige Korps, was wirklich durch das tiefe Stellungssystem der Russen durchschlug, unser SS-Panzerkorps war. Voran von der alten Division Das Reich, die Standarte Deutschland. Eine 7 Kilometer tiefe Stellung hatte der Russe gebaut. Ein Muster und Beispiel, wie wir es uns, wir Deutsche es uns gar nicht stark genug vor Augen halten können und könnten, fleißig zu sein, zu graben, sich einzugraben und Stellungen zu bauen. Denn dieser Fleiß und der Schweiß, der dabei vergossen wird, würde uns das Leben von Zehntausenden sparen. Ganz haben wir Deutsche es nach 4 Kriegsjahren immer noch nicht gelernt. Wenn man eine Schulnote dafür geben müsste, läge sie für den Stellungsbau in Deutschland zwischen 4 und 5 im besten Fall. Eines muss ich hier anerkennen: Unsere SS-Divisionen haben hier im Lauf gerade der letzten 2 Jahre sehr viel dazugelernt und betreiben ihren Stellungsbau im Ganzen fleißig. Mitten in diese Operationen an der Ostfront kam der notwendige Abzug einer großen Anzahl deutscher Divisionen nach Italien. Damit konnten wir dem Angriff der Russen den wir mit 10 Panzerdivisionen mehr zu einer Katastrophe hätten enden können, konnten wir nicht so entgegentreten, rein kräftemäßig, wie es notwendig gewesen wäre. Hier möchte ich nun einmal einige Worte zur Beurteilung der Gesamtkraft der Russen sagen. Ein wichtiges Fundament für die Gesamtbeurteilung ist die Zahl. Wie viele Menschen hat denn der Russe? Das ist das große Rätsel. Die Schätzungen über dieses Volk in diesem hermetisch durch Jahrzehnte abgeschlossenen Land schwanken zwischen 170 bis 250 Millionen. Ich habe mich um diese Frage sehr bemüht und habe Arbeiten machen lassen, angefangen von den ersten zaristischen Volkszählungen, also von den ersten Volkszählungen, die überhaupt in Russland in der zaristischen Zeit gemacht wurden. Also zu einer Zeit, wo diese bolschewistische Tendenz, alles in Russland zu verbergen gegenüber Europa und der Welt, angefangen vom Bau einer Straße, die nicht eingezeichnet ist, bis zur Verheimlichung der großen Industrien, in denen die Panzer und eben die Flugzeuge gemacht wurden, die dem europäischen Touristbesucher als Traktorenfabriken gezeigt wurden, während in der Nebenhalle die Panzer gebaut wurden. Ich habe mir nun die Zählungen herangeholen lassen, die nicht unter diesem Gesetz des Vertarnens und Verbergens in der bolschewistischen Herrschaft Jahrzehnte vorher stattgefunden haben. Daraus lässt sich ein gewisser progressiver Fortschritt, ein progressives Wachsen errechnen. Wir sind bei unseren Berechnungen dazu gekommen, dass Russland zwischen 200 und im allerbesten Fall 220 Millionen Menschen haben muss. Im allerbesten Fall. Die einzelnen Berechnungen hier aufzuzählen, würde zu lang dauern und würde auch vielleicht zu langweilig sein. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass der Russe neben seiner heute vorhandenen Westfront, also der Front uns gegenüber, am Anfang und im Laufe dieses Jahres noch einmal zusätzlich 4 Millionen Soldaten aus seinem Volkskörper herausgepresst hat. Das bedeutet 400 mal 10.000 Mann, 400 neue Divisionen. Ich errechne mir das ungefähr folgendermaßen. Er hat den Jahrgang 1926 zum Teil schon 27 hereingeholt. Es ist eine naturgesetzmäßige Tragik, dass der russische Jahrgang an Männern zwischen im Jahrgang 25, 26, 27, die wertigen Jahrgänge, in der Männerzahl zwischen 1,5 bis 1,8 Millionen Männern liegt, während unsere Jahrgänge während dieser in diesen 26, 27 in dieser Zeit um rund 500.000 liegen. 500.000 bis 600.000, also ein Drittel des Russischen. Der Russe hat ohne Zweifel darüber hinaus aus noch jüngeren Jahrgängen, auch aus dem Jahrgang 28 schon, eine Menge Volks in seine Kompanien hereingestopft. Die Division Das Reich meldete, dass sie teilweise Divisionen gegenüberstand, bei denen ganze Kompanien aus 14- und 15-Jährigen bestanden. Es ist ja für den Russen ganz gleichgültig. Es macht ja bei ihm die Masse und diese Masse muss eben zertreten und abgestochen werden. Abgeschlachtet, Es ist um ein ganz brutales Beispiel zu gebrauchen, es ist wie ein Schwein, das abgestochen wird und allmählich ausbluten muss. Ohne Zweifel hat der Russe aus seiner Armee durch Hereinstopfen von Hilfskräften, also von allen, vor allem von Frauen und Jungs, noch einmal, also in die Drossel, bis in die Bataillonsstäbe, zum Teil sogar als Posten am Maschinengewehr, wo also Frauen und Jungs hereinkamen, hat er rund wohl noch einmal 1 Million Menschen herausgeholt. Chinesen hat er offenkundig nicht bekommen. Er hat jedoch diese kleineren Volkssplitter wie Afghanen, das sind 2-3 Millionen Menschen, Mongolen aus der äußeren Mongolei, 2 Millionen Menschen, und Kirgisen, die bisher vielleicht nicht so ausgeschöpft waren, wehrmäßig, hat vielleicht auch nochmal 1 Million zusammengebracht. Alles in allem glaube ich, dass er 4 Millionen zusätzlich als Offensivarmeen auf die Beine gebracht hat. Von diesen habe ich, und ich glaube, Sie kennen mich, dass ich in der Gesamtlinie ein Optimist bin. Ich weiß, dass wir den Krieg gewinnen. Das ist ein Naturgesetz. Dass ich in den Berechnungen aber sehr nüchtern bin. Und hier auch glaube, nachweisen zu können, dass ich nie in diesen Dingen falsch prophezeit habe. Ich glaube, dass der Russe bei den jetzigen Offensiven rund 2 Millionen Menschen an Toten, Gefangenen und Versehrten verbraucht hat. Wir haben also im Winter noch einmal mit einer Verzweiflungs- und Totaloffensive der Russen von 200 Divisionen, ungefähr also von 2 Millionen Mann zu rechnen. Diesen Ansturm und diesen Anstoß müssen und werden wir aushalten. Und dann habe ich eine Überzeugung. Endlos ist überhaupt nicht auf der Erde. Endlos ist auch das Potenzial der Russen nicht. Das geht, wenn diese Brusilov, den Vergleich zu nehmen, Offensiven zu Ende sind, geht das einmal seinem natürlichen Ende entgegen. Schlimm ist beim Russen der Hunger. Es ist interessant, dass er bei seiner Masse Mensch es als richtig empfindet, Offiziere und Kommissare körperlich kräftig und bei Laune zu erhalten, indem er ihnen amerikanische Verpflegung gibt, während der kleine Ivan sehr dürftig mit etwas Brot oder ähnlichem Zeug verpflegt wird. Er macht eben seinen ganzen Krieg mit seiner brutal durchgebildeten Führungsschicht von politischen Offizieren, von Offizieren, Kommissaren und von Kommissar-Offizieren, von Politruks oder Unteroffizieren, Unteroffizieren oder Politruks. Es ist allmählich ein und dasselbe geworden. Nun komme ich zu einer anderen Art des Krieges in Russland, über den so furchtbar viel gesprochen wird. Wenn Sie nach dem Osten kommen oder wenn Sie in hohe Stäbe kommen, dann kriegen Sie im Allgemeinen eine Karte vorgesetzt in der Größe 1:1 Million. In diese Karte in der Größe 1:1 Million wird nun geflissentlich jede Mine, die an diesem Tag auf den Eisenbahnschienen von vielen Tausenden oder Zehntausenden von Kilometern liegt, mit einem Kringel eingetragen. Jeder Überfall, ob das ein Überfall auf einen Munitionstransport ist oder ob es ein landesüblicher Viehdiebstahl ist, der wird mit einem Kreuz oder sowas Ähnlichem eingetragen. Und dann sehen Sie eine solche Karte nur rot. Man könnte eigentlich sagen, aus, Ende, da ist gar nichts zu machen. Übertragen Sie sich das auf eine Karte im normalen Maßstab und vergleichen Sie das nur mit den Kriminalfällen, die unser behütetes und heute noch mit Polizei reichlich versorgtes deutsches Vaterland hat, dann sinkt das zu einer unangenehmen Kleinigkeit zusammen. Es erzählt Ihnen aber, wenn Sie es hören wollen, sehr oft der kleinste Angehörige eines Stabes, besonders in der Etappe, furchtbar, die Heeresgruppe Mitte ist durch einen Gürtel von 400 Kilometern von Partisanen von der Heimat abgeschnitten. Wenn Ihnen das erzählt, reichen Sie dem Mann das Taschentuch, damit er seine Tränen trocknen kann. Nämlich, ich stelle immer dem gegenüber die Frage, ist die Heeresgruppe Mitte bisher verhungert? Nein. Hat sie keine Munition mehr bekommen? Nein. Sie hat alles bekommen. Natürlich fallen die Züge aus. Stundenlang, halben Tag lang. Hat sie keinen Nachschub an Menschen mehr bekommen, wenn einer vorfahren sollte? Nein. Ist der ausgefallen? Nein. Sie hat ihn bekommen. Dann hören Sie das nächste Gebet. Das lautet, wir haben uns im Russen getäuscht. Dieses Gebet geht aus von Männern, die meistens irgendwie östlicher Provenienz sind. In ihrer Jugend dort drüben waren, zum Teil sehr gute Bücher geschrieben haben, dabei dann eine russische Mutter hatten und denen nun erzählen, oder von so kleinen politischen Vagabunden, die wir früher schon im Ostkampf gegen Polen kannten, bei uns herausschmissen, jetzt als Soldaten, als Majore, Hauptleute eingezogen wurden und nun unter Ausnützung des Kleides unserer anständigen deutschen Wehrmacht weiter ihr intellektuelles Unwesen treiben. Wir erzählen Ihnen nun, angestachelt von dieser Propagandatendenz, ich kann es nicht anders sagen, erzählen Ihnen so und so viele, schreiben Sie im Feldpostbrief ein, denn das sickert ja von oben so herunter, schreiben Sie ein, ja, wir haben uns im Russen getäuscht. Der Russe ist ja gar nicht dieser Roboter, dieser Ausdruck wird meistens, hören Sie in sehr vielen Feldpostbriefen, ist ja gar nicht der Roboter, als den wir ihn ansahen im Jahre 41. Jetzt, nachdem wir hier herüben sind, sind uns die Augen aufgegangen. Das ist ein edles Volk, fleißig und, was weiß ich was, alles ein Ausbund, also der Tugenden. Und wir müssen sie bloß, jetzt kommt also die Höhe, zu Nationalsozialisten erziehen, am besten eine RAP machen oder sowas ähnliches. Und dann würden die, nun kommt das nächste, unter General Vlasov die Befreiungsarmee darstellen. Und dann käme nämlich Folgendes, was der General Vlasov uns immer nämlich sagt. Russland kann nur von Russen besiegt werden, Deutschland hat Russland noch nie besiegt. Russland kann nur von Russen besiegt werden, deswegen auf, gebt dem Lasso 500.000, 1 Million Russen, bewaffnet die gut, bildet sie möglichst nach deutschen Prinzipien gut aus. Und der Lasso ist so edel, dass er dann gegen die Russen losgeht und die Russen für uns umbringt. Man kann ja vielen Stuss und vielen Unsinn verzapfen, der wäre ja gar nicht gefährlich. Wenn sich aber ein solcher Unsinn so auswirkt, dass eine ruhmreiche, auf eine jahrhundertalte Tradition zurückblickende Armee wie die deutsche, dann in kleinen, ungebildeten, politisch ungebildeten Offizieren höheren oder niederen Dienstgrades, dann an ihrer eigenen Stärke zu zweifeln beginnt, und gar nicht merkt, der kleine einzelne Spruchbeutel hier, der das macht, gar nicht merkt, wie verheerend das sich auswirkt, wenn man sagt, wir können die Russen nicht besiegen. Das können nur die Russen selbst. Wenn jeder, wenn Sie ihn fragen, wie ist die russische Infanterie, sagt Ihnen, mit der berühmten Gedankenlosigkeit, weil das passt ja logisch eines gar nicht zum anderen, sagt Ihnen jeder, die russische Infanterie ist Dreck, das ist über haushoch überlegen. So. Aber Russland kann nur von Russen besiegt werden. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn man Herrn Vlasov so wie jedes andere slawische Subjekt in russischer Generalsuniform, wenn wir den uns angestellt hätten und hätten mit dem gegen die Russen Propaganda gemacht. Gar nichts einzuwenden. Wunderbar. Unser Kamerad Fegelein, der hat sich auch mal so einen russischen General gefangen. Wenn Sie die sind, billig. Das sind Slaven. Machte dann, humorvoll wie er ist, sagte er seinem Stab, den behandeln wir jetzt mal gut. Wir tun so, als ob wir ihn als General anerkennen würden. Also wenn der reinkommt, stillgestanden, aufgestanden, Herr General, hin, her, ihm mitgeteilt, was für eine Achtung wir vor ihm hätten. Und selbstverständlich funktionierte das. Da braucht man einem russischen General keine politischen Ideen, politischen Ideale, politischen Zukunftspläne zu billigen. Das kann man billig haben, meine Herren. Dafür sind die Slawen bekannt. Der Slave ist nie fähig, selbst etwas zu konstruieren. Auf die Dauer ist er es nicht. Ich will nachher gleich darauf zurückkommen. Im Allgemeinen, mit Ausnahme von den wenigen Erscheinungen, die Asien immer wieder alle paar Jahrhunderte hervorbringt, durch für Asien glückliche, für uns Europäer unglückliche Mischung von zwei Erdteilen, abgesehen von einem Attila, von einem Chinggis Khan, von einem Tamerlan, von einem Lenin, von einem Stalin, ist dieses Mischvolk der Slawen aufgebaut auf einer Unterrasse mit eingesprengten Blutstropfen unseres Blutes, einer führenden Rasse, nicht fähig, sich selbst zu beherrschen, Ordnung zu halten. Es ist fähig zu diskutieren, fähig zu zersetzen, fähig zu debattieren, fähig gegen jede Obrigkeit Widerstand zu leisten und zu revolutionieren, fähig Ordnung zu halten, ist diese menschliche Minderware genauso wenig heute, wie sie es vor 700, 800 Jahren war, als sie die Warege riefen, als sie die Ruriks riefen. Jeder Russe hört sich gerne, jeder Slav hört sich gerne reden. Eine alte Sache. Wenn man den da auffordert, sagen Sie doch mal, auf Ihr Urteil legen wir allergrößten Wert. Wir können von Ihnen ja nur lernen. Da finden Sie nicht einmal einen Kommissar, einen russischen, der auf dieses Kitzeln mit der Pfauenfeder, auf der das nicht hereinfiele. Unser Fegelein hat seinen General so behandelt. Der Mann hat uns alles erzählt, was so ein braver, tapferer Kommandeur seiner ihm unterstellten Truppen eigentlich nicht erzählen dürfte. Angefangen von der Tatsache, wo die Batterien stehen, was für Aufmarschpläne, der hat eine ganze Stoßarmee gehabt, was für Befehle und Aufmarschpläne seine Divisionen hatten, er hat alles schlachtreif uns gegeben. Versprechen, er war sich auch klar, dass er nach dem Plaudern es nie scharf angefasst worden, nicht mit einem bösen Wort. Dass nach dem Plaudern zu Väterchen Stalin nicht mehr gut zurück kann, trotzdem er den Lenin-Orden, so Nummer 700 ungefähr, also das große Ritterkreuz von denen da drüben, hatte, was er dann Fegelein geschenkt hat, was unser Fegelein dann dem Führer überreichte, was dann der Führer in einer sehr netten Kassette Fegelein wieder zurückgab, in einer netten silbernen Kassette, das bloß nebenher. Daraufhin Fegelein teilte mir das gleich mit. Und daraufhin sagte ich, selbstverständlich können wir alles, dem Mann wird alles versprochen und wird auch gehalten. Er kriegt die Pension eines deutschen Generalleutnants, eines russischen Generalleutnants. Er kriegt gutes Essen, Schnaps, Weiber. Gut, das ist doch entsetzlich billig. Ein Torpedo, der kostet, was weiß ich, wie viel, 10.000 Mark, wenn wir ihn verschießen. Das vorbereitende Feuer der zusammengefassten Artillerie einer Division oder eines Korps, das kostet viele Hunderttausende. Wir wissen gar nicht, ob das jedes Mal so wirkungsvoll ist, als wenn wir uns billig einen russischen General kaufen. Natürlich nicht in der Form, dass man ihm sagt, Sie kriegen also 100.000 Mark, jetzt verraten Sie das. Das macht er natürlich nicht. Da hat der Genosse irgendwie, Genosse Slave, irgendeinen Ehrenstandpunkt. Das muss man anders hin machen. Und wenn Sie sich das ausrechnen, was hat der Pension? 1.500 Mark im Monat, das sind also 18.000 Mark im Jahr, lassen Sie ihn 10 Jahre leben, sind es 180.000 Mark, sonstige Unkosten noch 20.000, sind es also 200.000 Mark. Das ist doch billig, wenn man dafür eine russische Stoßarmee kriegt. Das können Sie mit jedem General der Russen machen. Mit jedem, wie Sie es wollen. Man darf sie bloß nicht so ernst nehmen. Wenn wir das könnten, dann wären die Dinge richtig. Wir Deutsche machen aber es so falsch. Ich muss sagen, in Staat und Wehrmacht. Und auch mancher Parteigenosse ist auf den Leim gekrochen und hereingefallen. Herr Vlasov hat Vorträge gehalten. In Paris, in Brüssel, in Berlin. Zu seinen Füßen saßen staunend Angehörige der deutschen Führerschaft. Machten das Maul auf, ließen die Nase reinhängen in das Maul vor lauter Staunen, was so ein Bolschewik alles kann, und ließen sich von diesen Metzgergesellen dann alles erzählen. Der erzählte denen, ohne dass irgendein Widerspruch war, ich habe so eine ganze Rede mir mal die Mühe gegeben, sie durchzulesen. Ich nehme auch zu dieser Rede Stellung und das schicke ich Ihnen in der nächsten Zeit einmal zu. Erzählt, eine Schande, wie die Deutschen das russische Volk behandeln. Wir Russen haben seit Jahrzehnten schon die Prügelstrafe abgeschafft. Das haben sie abgeschafft, dafür erschießen sie es. Andere Art, andere Reizwirkung. Und ihr Deutschen habt sie früh wie gemein, wie barbarisch wieder eingeführt. Also, groß, alles schämt sich im Zuschauerraum, im Zuhörerraum. Einige Minuten, Viertelstunde später erzählt der Mann, wie national die Russen sind, können Sie daran sehen, daran an diese nationale Seele müsste appellieren. Der Besieger des Feldmarschalls Paulus in Stalingrad, der russische General XX, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der ist jahrelang von der GPU eingesperrt worden. Er wurde geprügelt, geschlagen und gefoltert, sodass er heute noch ein Hüftleiden hat und eine schwere Kopfverletzung. Und aus lauter Nationalismus hat er dann den Feldmarschall Paulus bei Stalingrad besiegt. Kein Mensch widerspricht. Ich dachte, die Russen haben doch die Prügelstrafe abgeschafft. Offenkundig werden bei denen bloß die Generäle geprügelt, damit sie größere Leistungen machen. Kein Mensch widerspricht. So ist dieser Vlasov-Rummel in Deutschland herumgegangen. Dass man eine Propaganda zur Zersetzung der russischen Armee geschickt daraus gemacht hätte, hat sich diese Propaganda zum Teil gegen uns selbst gewendet und hat die Widerstandskraft und den Widerstandswillen in unseren eigenen deutschen Reihen da und dort durch Irrtümer und falsche Auffassungen gelähmt. Ich habe mich für verpflichtet gehalten, diese Dinge ganz offen hier auszusprechen, mit gar keiner Spitze gegen irgendjemand. Wir bei all den Dingen, die bei uns heute falsch gemacht werden, die wir noch nicht können, auftreten gegenüber fremden Völkern, Beherrschung mit einer kleinen Minderheitsoberschicht gegenüber den Massen an fremdem Blut, all die Dinge müssen eben gelernt werden. Wir sind im Altreich, ich meine jetzt Kleindeutschland, sind wir seit 70 Jahren erst ein Reich. Gelegenheit, große völkische Minderheiten oder sogar Mehrheiten zu beherrschen mit einer deutschen Minderheit, wie sie die Ostmark im alten Österreich mit der Minderheit von 12 Millionen Deutschen gegenüber rund 40, 50 Millionen Fremdvölkischen auf dem Balkan, die haben wir noch nicht gehabt. Gelegenheit, Millionen, Hunderte von Millionen an Völkern mit einer Minderheit zu beherrschen, wie England es tut und in 300 Jahren gelernt hat, haben wir ebenfalls noch nicht gehabt. Die Dinge muss man so nehmen, wie sie sind. Wir werden das auch lernen. Und wenn wir in 100 Jahren wieder aufstehen könnten, würden wir sehen, dass unsere Enkel und Urenkel es bereits besser können. Ich möchte die SS bloß in all den Dingen unterrichten. Ich glaube, dass wir gemäß unserer selbstsicheren rassischen Einstellung am besten gefeit gegen derartige Gefahren sind. Wir müssen selbst noch sehr viel lernen. Relativ, glaube ich, machen wir es, wenn wir es mal bescheiden ausdrücken, am wenigsten schlecht und am wenigsten fehlerhaft. Nun zurück zum Slawen. Auch das halte ich für notwendig, dass wir uns darüber einmal aussprechen. Ob es Peter der Große war, oder ob es die letzten Zaren waren, oder ob es Herr Lenin und Herr Stalin ist, die kennen ihr Volk. Die wissen ganz genau, die Begriffe Treue, nicht keinen Verrat begehen, nicht konspirieren, das steht in dem Wörterschatz nicht drinnen, den die Leute haben. Und sie werden von einem Russen genauso sich erzählen lassen können, es ist alles wahr. Es ist wahr, dass ein Teil dieser Russen inbrünstig fromm ist und inbrünstig an diese Mutter Gottes von Kasan oder von sonst irgendwo glaubt. Absolut wahr. Es ist wahr, dass die Wolga-Schiffer herrlich singen. Es ist wahr, dass der Russe heute in der modernen Zeit ein guter Improvisator und guter Techniker ist. Es ist wahr, dass er zum großen Teil sogar kinderlieb ist, die Frauen. Es ist wahr, dass er sehr fleißig arbeiten kann. Es ist genauso wahr, dass er stinkend faul ist. Es ist genauso wahr, dass er eine hemmungslose Bestie ist, die den anderen Menschen foltern und quälen kann, wie ein Teufel es sich nicht ausdenken kann. Es ist genauso wahr, dass dieser Russe, hoch oder niedrig, zu den perversesten Dingen neigt. Bis zum Auffressen seines Kameraden und bis zum Aufbewahren der Leber seines Nachbarn in seinem Propert. Das ist in dieser Gefühls- und Wertskala dieses slawischen Volkes und Menschen absolut drinnen. Es ist oft eine reine Glückssache, was er gerade zieht. Und für den, der diese Bestie nicht genau kennt, ein sehr großes Rätsel, was macht der Kerl jetzt gerade? Die Russen selber kennen sich ja sehr genau und haben ein sehr praktisches System dafür, ob die Zaren es waren mit der Ochrana oder ob Herr Stalin, und Herr Lenin, Lenin und Herr Stalin es ist mit der GPU, der NKWD. Wenn vier Russen beisammen sind, wenn Väterchen und Mütterchen und Kinderchen zu vier oder fünf beisammen sind, weiß von den Fünfen keiner, wer verrät nun gerade wen. Wer ist nun der Spitzel, der nun den Vater angibt? Ist das die Mutter oder ist das die Tochter? Wer gibt nun umgekehrt an? Im Zweifelsfall sind meistens zwei, manchmal sogar drei Spitzel in dieser Familie. Ich spreche hier nicht zu viel. Für die Stadt trifft es bedingungslos zu. Und für das Land, da werden unsere Kameraden, die drüben im Osten sind, Ihnen erzählen können, dass wir heute noch in den Dörfern damit rechnen können, dass heute in den Dörfern nach dem Abzug der Russen immerhin noch 20, 30 NKWD-Spitzel und Agenten drin sind. In jedem Dorf. Damit ist eine absolute Sicherheit. Es kann keine Konspiration entstehen, weil durch diesen Spitzelapparat nach oben immer alles gemeldet wird und dann kommt die Pistole, kommt die Verschickung Und damit ist dieses Volk zu regieren. Wenn wir Deutsche unsere ganze harmlose Seele mit Gemüt, angefangen von Herder, der die Stimmen der Völker in einer wohl besoffenen Stunde geschrieben hat und uns damit, uns den Nachkommen, so maßloses Leid und Elend gebracht hat, angefangen von den Tschechen, von den Slowenen, denen haben wir ja ihre Nationalität gebracht, nicht die sich selber, dazu waren die gar nicht fähig, sondern das haben wir ja erfunden. Es ist eben grundfalsch, wenn wir unsere harmlose Seele, wie gesagt, von Herder angefangen, wenn wir unsere Gutmütigkeit, unseren Idealismus in diese Völker hineintragen. Ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut da sein. Ehrlich, anständig, treu, kameradschaftlich haben wir zu unserem eigenen Blut zu sein. Zu sonst niemand anderen. Wie es dem Russen geht, wie es dem Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art da ist, das werden wir uns holen, indem wir denen, wenn notwendig, die Kinder rauben und bei uns großziehen. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergraben 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir werden niemals roh sein und herzlos, wo es nicht sein muss. Das ist klar. Wir Deutschen, die wir als einzige auf der Welt zum Tier eine anständige Einstellung haben, werden zu diesen Menschentieren ja auch eine anständige Einstellung haben. Aber wir uns Sorge machen, denen Ideale bringen, damit unsere Söhne und Enkel es noch schwerer haben mit denen, ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut. Wenn mir einer kommt und sagt, ich kann mit den Kindern oder mit den Frauen den Panzergraben nicht bauen, das ist unmenschlich, denn dann sterben die daran, dann muss ich sagen, du bist ein Mörder an deinem eigenen Volk. Denn wenn der Panzergraben nicht gebaut wird, dann sterben nämlich deutsche Soldaten und das sind Söhne deutscher Mütter. Das ist unser Blut. Zuerst haben wir nur auf dieser Welt, und das ist das, was ich dieser SS einimpfen möchte, ich glaube eingeimpft habe und einimpfen möchte als eines der heiligsten Gesetze für die Zukunft. Unsere Sorge, unsere Pflicht ist unser Volk und unser Blut. Dieses tragende nordisch-germanische Blut, dafür haben wir zu sorgen und zu denken, zu arbeiten, zu kämpfen, zu bluten und kein anderes. Alles andere kann uns gleichgültig sein. So mit dieser Einstellung wünsche ich, dass die SS dem ganzen Problem aller fremden, nicht-germanischen Völker gegenübertritt, vor allem den Russen. Alles andere ist Seifenschaum, ist Betrug an unserem eigenen Volk und ist Schaden an uns selbst, ist ein Hemmnis in einer früheren Gewinnung des Krieges. Für uns gilt, entweder, wenn wir Russen verwenden, es ist selbstverständlich besser, stirbt ein Russe in dem Krieg als wir in Deutschland, auch ganz klar. Wenn wir Russen verwenden, entweder werden sie verwendet im Verhältnis 1:3, 1:2, gemischt mit Deutschen, dann ist es gut. Am besten, sie verwenden einzelne Russen. Können sie, dann können sie mit ihm im Panzer fahren. Ein Russe in einem Panzer mit 2-3 Deutschen, herrlich, macht gar nichts. Sie dürfen nur den Russen dann nicht mit den anderen Panzerfahrern Russen zusammenschlafen lassen. Sonst konspirieren die Burschen. Oder, wenn man Kompanien beisammen haben will, aus irgendeinem Grund, aus reinrassig aus Russen, dann sorgen Sie dafür, meine Herren, und das ist nicht irgendwie ein Gedanke, sondern das ist Befehl, meine Herren. Dann sorgen Sie dafür, dass Sie hier Ihren Spitzapparat, unseren NKWD-Apparat da drinnen haben. Und dann können Sie ruhig schlafen. Außerdem, das ist eine der frühesten Lehren, die ich dafür gegeben habe, sehen Sie darauf, dass diese unter Menschen Sie immer ansehen müssen, immer dem Vorgesetzten ins Auge sehen müssen. Das ist wie beim Tiger, solange er seinem Bändiger ins Auge sieht, solange tut er nichts. Seien Sie aber immer darüber klar, es ist eine Bestie. Mit der Einstellung werden wir den Russen ausnützen, mit der Einstellung werden wir dem Slawen immer überlegen sein, mit anderen nicht. Nun, weiter zur Lage. Wir stehen heute in einer verkürzten Stellung, die unendlich, die zwar, es ist schade, dass wir das Donetsk-Gebiet aufgeben mussten, wir haben es aufgegeben, das entscheidet den Krieg oder beeinträchtigt die Entscheidung des Krieges in gar keiner Form. Vorteilhaft ist, dass wir dadurch eine kurze und gerade Stellung haben, die ausgebaut wird, ausgebaut werden muss mit allen Kräften und die wir mit kürzesten und geraden Verbindungen nach rückwärts dann als unseren Ostwall haben. Es hat die Sache einen insgesamt sehr großen Vorteil. Jetzt hat der Gegner wieder den Raum zugeschoben bekommen, mit dem bisher wir fertig werden mussten. Den großen Raum, den wir doch in großen Strichen erheblich zerstört haben. Ich sehe diese Offensive im Winter mit Ressourcen, mit Ruhe entgegen. Ich habe die Überzeugung, dass wir diesem letzten großen Stoß dieser verzweifelten Bestie standhalten werden. Und dann, er müsste kein Slave sein, wenn er dann nicht plötzlich einmal sehr starke Ermüdungserscheinungen zeigen würde. Und zwar geistige Ermüdungserscheinungen. Nun zu Italien, der andere Kriegsschauplatz. Wir müssen uns darüber klar sein, die Schwäche dieses Volkes liegt in seinem Blut, in seiner Rasse. Man muss bei der Betrachtung dieses Problems muss man unterscheiden zwischen dem, was ist uns heute angenehm oder unangenehm, was uns für die Zukunft angenehm oder unangenehm. Dass Italien so ein schwacher Bundesgenosse war, angefangen von Afrika, von Russland, von Griechenland, es gibt ja kein Volk Europas, das die Italiener nicht verdroschen hätte oder von dem die Italiener nicht Prügel bekommen hätten. Italien wird, das Endergebnis kann man ruhig gleich vorausnehmen, das geschmähteste Volk der Welt sein. Denn keiner, kein Albaner, kein Montenegriner, kein Franzose, kein Amerikaner, kein Engländer, kein Deutscher, kein Russe, niemand wird vor denen Achtung haben, denn sie waren überall als Soldaten, als Männer Feinde. Das erbärmlichste Urteil, das man über ein Volk und eine Rasse fällen kann. Man muss unterscheiden zwischen dem, was ist uns heute angenehm und was ist für die Zukunft angenehm. Wäre Italien ein uns innerlich wirklich verwandter Nachbar, dann wäre es sehr schön, wenn es stark geblieben wäre. Ein dauernd schwacher Nachbar, der doch nichts abhält, dann muss ich sagen, ist das schon so, wie es heute ist, besser. Es ist erheblich besser. Im Moment ist es unangenehm, es hat uns in einem unangenehmen Zeitpunkt getroffen. Wenn der Verrat ein Vierteljahr später gekommen wäre, wäre es besser gewesen für uns. Im Krieg kann man sich das nicht so aussuchen. Schicksal fragt überhaupt nie danach, das schmeißt einen zu einem Brocken hin. Für die große Zukunft wollen wir mal dem Schicksal und dem lieben Gott dafür dankbar sein. Ich sagte schon, sie haben überall versagt. Pantelleria, nur als ein kennzeichnendes Beispiel, wurde übergeben von 12.000 Mann, nachdem im Verlauf von 6 Wochen 36 Tote gefallen waren und 120 Verwundete. Wasser hatten sie, das stimmte nämlich die Meldung dieses ehrenwerten Kommandeurs von Pantelleria, stimmte nicht. Wasser hatten sie für die Garnison von 12.000 Mann immerhin noch für 10, 12 Tage. Wahrscheinlich, ich persönlich glaube, dass sie es für länger gehabt haben. Die Insel war, das sagt jeder Fachmann überhaupt, nicht zu erobern. Denn es waren selbst die Boxen der Flugzeuge waren unterirdisch in Felskasematten eingesprengt. Sie waren gar nicht herauszuholen. Hier muss man etwas sagen, eine Tragik. Denn diese Insel hat der Duce ausbauen lassen. genau wie die Luftwaffe Italiens geschaffen hat, genau wie er die Flotte geschaffen hat. Das ist sein Werk, seine Flotte. Alle in diesem Volk, kann man wirklich sagen, sind eben Italiener, und er ist der Einzige, der die große römische Tradition in sich trug und verkörperte. Auf Sizilien, die italienische Armee wehrte sich nicht. Sie hat überall sofort die weiße Flagge gezeigt. Es kam der Verrat. Es war sehr schwierig für uns. Wir waren mitten im Transportieren unserer Divisionen. Nachrichtenmäßig war ich bereits vor 1,5 Jahren von der Zersetzung Italiens überzeugt. Die Armee war kommunistisch verseucht und angloamerikanisch eingestellt. Den Gegenschlag konnten wir nicht früher führen, bis nicht genügend deutsche Divisionen über den Alpenkamm herüben waren. Es kam dann die tatsächliche Effektuierung des Vertrages und es kam dann dieses, wie soll ich sagen, Husarenstück unserer SS-Männer und der Luftlandeleute, die Befreiung des Duce. Ich habe mich sehr gefreut, dass einmal in diesen Jahren die Arbeit des Sicherheitsdienstes erwähnt werden konnte. Denn gerade die Arbeit der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, sie ist die stille, schweigende. Sie wird nie genannt, kann nicht genannt werden. Der Mann stirbt genauso brav wie unser Mann an der Front, aber es darf darüber nicht gesprochen werden. Das, was er bringt an wichtigen Nachrichten, wichtigen Unterlagen, wichtigen Taten, das kann nie erwähnt werden. So hat es mich sehr gefreut, dass der Sicherheitsdienst das Werk unseres Freundes Heydrich, das sein Nachfolger Kaltenbrunner würdig weiterführt, würdig und tatkräftig, dass das einmal wieder an die Öffentlichkeit geholt werden konnte und vor der Öffentlichkeit zeigen konnte, was dieses Werk kräftig war und was es leistete. Die Befreiung des Duce hat in unserem Volk, soweit ich überall feststellen konnte, einen unerhörten Widerhall gefunden, einen unerhörten Auftrieb gegeben. Interessant auch deswegen, dass wir für uns die Lehre daraus ziehen können, dass die Tugenden von Treue und Kameradschaft Gemütswerte sind, die doch zutiefst nicht nur im deutschen, sondern im ganzen europäischen Menschenkreis wurzeln. Man unterschätze niemals den Wert, den einzig bleibenden Wert dieser Ideale. Die Art, wie unser Volk auf diese Tat der Freundschaft, der Kameradschaft und der Treue reagierte, war ein leuchtendes Beispiel, ein leuchtender Beweis dafür. Nun zum Balkan. Der Balkan, ich nenne kurz die einzelnen Länder, Kroatien ist zurzeit schwer in Unordnung. Ein Staat, gebildet aus 6,5 Millionen, von dem 3,5 Millionen Kroaten sind, 2 Millionen Pravoslaven, also so eine Art Serben, und 1 Million Bosniaken. Ein Staat, der sehr große Minderheiten hat, dessen Staatsführung, der Poglavnik, seine Stellung antrat und zugleich dank der schweren Bedingungen, die Italien ihm auferlegte, antrat mit der Hypothek, dass er den großen Teil und wertvollsten Teil seines Landes abtreten musste. Dass er damit keine Autorität bekommen konnte, war klar. Die italienische Armee war dort in großen Teilen des Landes, die Banden, Herr Tito, der eine Art Volksheld dort geworden ist, und Herr Drahomir Ilovic, Tito ist der kommunistische Mann, Drahomir Ilovic ist der jugoslawisch-englisch-amerikanische Mann, hatten dort das beste Leben. Ähnlich ist die Lage in Slowenien. Albanien hat nun von uns die Selbstständigkeit anerkannt bekommen. Serbien ist selbstverständlich der Verschwörerherd des Balkans. Es ist relativ ruhig. Griechenland hat sich zurzeit etwas beruhigt. Es ist klar, dass wir in diesem Balkan sehr große Truppenmengen hereintun mussten und hereintaten, um diesen durch den Ausfall des Bundesgenossen entblößten Teil Europas zu schirmen und zu schützen. Wir haben dort mit Angriffen der Angloamerikaner zu rechnen. Interessant ist selbstverständlich, dass dieser Balkan eines der Hauptstreitobjekte zwischen Russland und den Angloamerikanern ist. Russland erklärt, das ist mein Interessengebiet, und die Angloamerikaner sagen, das ist unseres. Aus diesem Streit dieser edlen Bundesgenossen werden für uns die besten Früchte erwachsen. Frankreich, Niederlande, Norwegen, Dänemark, Belgien, Polen und Böhmen. Die Lage ist bekannt. Wir müssen überall Obacht geben, das ist klar. Wir haben mit Sabotageakten, Fallschirmspringen, kleinen Aufständen, Streiks, Unbotmäßigkeit, Zaghaftigkeit, auch der positiv Eingestellten, haben wir überall zu rechnen. Bei den germanischen Ländern ist mir eines ganz klar. Das Gros des Volkes dieser germanischen Länder ist erst zu gewinnen im tiefsten Innern, wenn in diesem Kampf der zwei germanischen Reiche, nämlich des Deutschen und letzten Endes irgendwie des Englischen Reiches, wenn da die Würfel gefallen sind und feststeht, wer der Stärkere ist, dem werden sie zufallen. Es ist für uns unangenehm, dass sie nicht mit vollem Herzen zu uns kommen. Es ist aber einfach nicht aus der Welt zu diskutieren. Es sind politisch auch nicht die Voraussetzungen dafür gewesen. Und es sind, das ist die Tragik, bei den Bewegungen, bei den Erneuerungsbewegungen in den Niederlanden, in Flandern, in Norwegen, in Dänemark, nicht die genialen Köpfe vorhanden gewesen, die in der Lage waren, ihr Volk nach den politischen Gesetzen, die diesem Volke nun einmal in seiner Eigenart eigen waren, zu gewinnen und in die germanische Gemeinschaft heute schon hereinzuführen. Vielleicht ist es und wahrscheinlich ist es historisch gesehen richtig, dass das so schwer geht. Die Auslese, die zu uns kommt und die in den germanischen Freiwilligenverbänden, die im germanischen Korps, im 3. SS-Panzerkorps zusammengefasst werden, zusammenkommen, sind selbstverständlich die wertvollsten. Es wird einstmals im Rahmen dieser germanischen 30 Millionen Menschheit, werden diese Männer, die bei uns, die zu uns sich geistig durchgeschlagen haben, bei uns erzogen wurden, die alten Kämpfer dieser großgermanischen Gemeinschaft einmal sein. Wir haben selbstverständlich mit einer Erhöhung des Sabotagekrieges, mit unangenehmsten Formen dieses Sabotagekrieges, in Form von Giftanwendung, von Sprengen, von allen haben wir zu rechnen. Das sind Dinge, auf die man Obacht zu geben hat, die man alle ernst zu nehmen hat, bis zur kleinsten Kleinigkeit, die aber den Zweck, die Nerven von uns klein zu kriegen oder uns den Humor zu verderben, niemals erreichen dürfen. Ich sage mit vollem Bewusstsein, in diesem Krieg muss man jede Kleinigkeit ernst nehmen Und darf aber gar nichts tragisch nehmen. Denn alle diese Dinge bringen uns nicht um. Die können uns gar nicht umbringen. Die sind nachrichtliche, sie sind unangenehm. Sie hemmen uns da oder dort. Aber lebensmäßig treffen können die uns alle nicht. Lebensmäßig, und das möchte ich hier zum ersten Mal schon betonen, könnte uns nur das Einzige treffen, wenn unser Widerstandswille erlahmen würde. Wer geistig und willensmäßig nicht nachgibt, ist nicht zu besiegen. Wenn er nicht ausgehungert werden kann, was bei uns nicht der Fall ist, und wenn er menschenmäßig, militärisch, damit kräftig bleibt, seine Waffen hat und damit nicht überwunden werden kann. Zum Luftkrieg. Dadurch, dass die Luftwaffe, unsere deutsche Luftwaffe, die in den ersten Jahren des Krieges absolut die Oberherrschaft, die Luftherrschaft besaß, sich auf diese großen Kriegsschauplätze in ganz Europa ausdehnen musste, ist sie selbstverständlich dünner geworden. Dadurch, dass wir in Italien in opferreichsten Kämpfen zur Sicherung des Nachschubs einspringen mussten, weil weder die italienische Flotte noch die italienische Luftwaffe irgendwie in ausreichendem Maß den Nachschub nach Afrika sichern konnten, haben wir uns in Italien sehr abgenützt. Die Luftangriffe auf unsere Heimat, die Terrorangriffe, haben uns an manchen Stellen schwer getroffen, ganz ohne Zweifel. Ich habe die feste Überzeugung, ich möchte fast sagen, ich kann das feststellen, dass wir das Tief, das wir hatten, überwunden haben. Dass wir eine Taktik gefunden haben, diese Luftangriffe zu zersprengen. Dass wir durch emsigste Arbeit und Steigerung unserer Produktion, dass wir dadurch die Produktion an Flugzeugen vermehren können und ihre Bewaffnung verbessern. Ich habe die feste Überzeugung, dass wir mit Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, der Hauptgefahr Herr geworden sind und dass wir im Laufe des nächsten Jahres wieder aktiv werden. Seekrieg. Wir haben in diesem Jahr wirklich eine Zeit lang schlechte Tage gehabt. Das Schicksal hat uns wieder einmal gewogen, auf die Waage getan. Zur gleichen Zeit, wie die Schwierigkeiten an der Ostfront waren, wie der Verrat Italiens vor der Türe stand, wie die Luftangriffe so kolossal schlimm wurden, zur gleichen Zeit setzte der U-Boot-Krieg aus. Wie es immer im Krieg ist, geht ja das hin und her. Einmal ist die Angriffswaffe stärker, einmal die Verteidigungswaffe. Wir hatten gerade eine Periode, in der die Verteidigungswaffe der Engländer stärker war und uns technisch überlegen war. Monate hindurch musste deswegen der U-Boot-Krieg auf das Kleinste beschränkt werden. Wie Sie aus den Meldungen der letzten 14 Tage gesehen haben, sind wir nun wieder aktiv geworden. Die Angriffswaffe hat den technischen Vorsprung der anderen wieder eingeholt, hat ihn überholt. Nun ist die Angriffswaffe wieder in der Vorhand. Ein Beispiel und eine Lehre, dass man niemals nachgeben darf. Dass nur dann eine Sache technischer, militärischer, geistiger oder sonstiger Art verloren ist, wenn man nachgibt. Wenn bei der Luftwaffe oder bei der Marine der Reichsmarschall oder der Großadmiral Dönitz nach dem Tief gesagt hätten, ja, es hat gar keinen Zweck, die anderen sind übermächtig, die sind technisch besser, die haben uns technisch überholt, U-Boot ist überlebt, unsere Luftwaffe, diese oder jene technische Entwicklung ist überlebt, dann würde der andere triumphieren. Wenn man nicht nachgibt, sondern den Befehl gibt, wie es hier in beiden Fällen geschehen ist, jetzt erst recht daran, dann zeigt auch dieses Beispiel bei der Luftwaffe sowohl wie bei einem U-Boot, dass es dann wieder vorwärts geht. Man muss bloß dazu die Nerven haben. Ich komme nun zu einer weiteren Seite dieses Kriegsschauplatzes, zu einem weiteren Kriegsschauplatz zur inneren Front. Es ist ohne Zweifel, dass nun im vierten und im fünften Kriegsjahr auf dieses deutsche Volk, von ihm doch ein Teil, nämlich die Älteren, den zweiten vierjährigen Weltkrieg mitmachen. Das deutsche Volk, das Jahre vor dem Krieg schon sehr stark angespannt war in der Aufrüstung, Vierjahresplan, Ostmark-Zurückholung im ganzen Jahr 38, Sudetenland-Zurückholung, Böhmen-Mähren, dass auf dieses deutsche Volk nun von allen Seiten die gegnerische Propaganda hereinströmt und hereinträufelt und hereintröpfelt. Wir sind leider nicht in der Lage, die feindlichen Sender ganz abzuschirmen oder überhaupt nennenswert abzuschirmen. Der Versuch, die Versuchung, die feindlichen Sender, die in ihrer psychologischen Art etwas besser geworden sind, leider manchmal sehr gut geworden sind, abzuhören, ist gewachsen. Wie in allen Fällen, in denen man einem Verbot oder einem Gesetz nicht den Nachdruck verleihen kann, den Nachdruck der Exekutive und der Strafe, wirkt sich dann ein solches Verbot autoritätsschädigend aus. Wir haben zwar verboten, feindliche Sender abzuhören, wir sind aber nicht in der Lage, es nennenswert, oder waren nicht in der Lage, es nennenswert zu bestrafen. Heute sind wir etwas mehr dazu übergegangen. Denn im Augenblick, wo Herr Badoglio seine Schweinerei beging, wo der Verrat umging, in Europa, in diesem Augenblick gab es selbstverständlich in Deutschland eine defätistische Welle. Kurz vorher war nach dem Luftangriff auf Hamburg eine Krisenstimmung in vielen Städten, vor allem in unserer lieben Hauptstadt Berlin, die tagelang geradezu panikartig gewesen ist. Bis sie sich dann das wieder beruhigte, abebbte und zu gleicher Zeit setzte dann sehr stark durch das Abhören der ausländischen Sender, durch x Kanäle, die es immer in einem großen Volk gibt, setzte dann ein, ach Gott, den Krieg, den kann man doch eigentlich nicht mehr gewinnen, wäre es denn nicht besser? Dann so absolut interessant, die sagten, ach, einen Duce kann man verhaften, das ist ja interessant. In dem Augenblick, wie die den Duce verhaften, sagte ich, da müssen wir jetzt aber sehr aufpassen. Die Leute, die das so interessant besprechen, die sind für mich interessant. Und seit der Zeit werden Sie, und das werden Sie jetzt die ganzen nächsten Wochen erleben, die Mitteilung des Herrn Reichsjustizministers, dass dem Herrn Regierungsrat so und so und dem Herrn Fabrikbesitzer so und so und dem Herrn Kellner und dem Herrn Chauffeur und dem Herrn Monteur und dann dem Herrn Angestellten sein hübsches Köpfchen vor die Füße gelegt wurde. Weil er als Defätist die Stimmung des deutschen Volkes zerstörte, die Widerstandskraft zersetzte und Verrat beging. Das setzt dann ganz automatisch. Es kommt uns ja nun wirklich nicht darauf an, dass wir irgendeinen töten. Wenn man so viele Menschen erschießen lassen musste, wie wir das tun mussten, oder wie ich das tun muss, dann kommt es einem allmählich immer härter an, ein Todesurteil zu unterschreiben, denn es ist ja furchtbar leicht ausgesprochen, wie ich also Reichsinnenminister wurde, sagt jeder, Herr, greifen Sie durch, bleiben Sie hart. Von Ihnen erwartet das deutsche Volk ungeheure Härte. Die habe ich schon, da brauche ich gar keine Mahnung. Aber ausgesprochen ist so etwas leicht. Ein Todesurteil bedeutet, maßloses Elend für eine ganze Familie. Die Schändung eines Namens, der vielleicht vorher ehrenhaft war, denn stellen sich einmal für die Söhne oder für die Enkel dieser Familie vor, wenn es heißt, der Vater dieser Familie ist im großen Krieg. Das müssen Sie immer in der Projektion von 10 und 20 Jahren nach dem Krieg ansehen. Ist im großen Krieg, der um das Schicksal der germanischen Nation ging, wo dann in der fernen Zukunft alles heroisch war, was wir da taten. Alle Menschlichkeiten sind ja dann vergessen, die ganzen Feiglinge sind inzwischen gestorben und am Schluss war jeder heroisch. Da ist der Vater geköpft worden wegen Landesverrat. Die Familie wird geschmäht sein für alle Zukunft. Ich weiß das alles, wie schwer das ist, und ich versuche deswegen, die notwendigen Erziehungsmaßnahmen auf Erziehungsmaßnahmen zu beschränken, auf Einzelmaßnahmen. Ich weiß, dass in Deutschland sehr viel gestohlen wird, dass der Begriff Eigentum ein sehr lockerer geworden ist. Aus der Not, aus der Lockerung aller Begriffe, die jeder Krieg mit sich bringt, und aus einer schlechten Erziehung, die das deutsche Volk auf diesem Gebiet hatte. Ich kann und werde niemals jeden Dieb fassen, ich möchte ihn auch gar nicht fassen. Denn sonst müsste ich zu viele Tausende fassen. Ich werde auch nicht jeden Defätisten fassen. Ich weiß genau, wenn einmal in ein oder in zwei Jahren unsere Divisionen einziehen, unsere Regimenter einziehen in die Garnisonen, ein Teil von den Alten mit ihren 7 oder 8 oder 9 oder 10 Wunden bis dorthin, der andere Teil nicht mehr mitzieht, weil der große Teil unterm Rasen liegt, und der Rest, wie ich hoffe, ein immerhin ansehnlicher Rest der alten SS hereinströmt wieder nach Deutschland, dann weiß ich genau, dann jubeln uns Tausende zu, die in diesem Augenblick viel heroischer sind, wie wir das vielleicht waren, oder wir bilden uns gar nicht ein, dass wir heroisch waren, wie wir anständig waren. Das wird immer so sein, das nehme ich nicht übel. Das dürfen auch wir nicht übel nehmen, wir dürfen nie den Humor verlieren. Aber es ist notwendig, dass dieser Serie von Feiglingen, die jedes Volk hat, wobei die Feiglinge leider Gottes immer mehr in der Oberschicht sind wie in der Unterschicht, oder wie in der Mittelschicht eines Volkes. Also offenkundig verdirbt Intellekt irgendwie den Charakter, mindestens die Willensbildung und die Energie. Es genügt mir für diese Erziehung völlig, wenn ich immer von 100 Defätisten, die hinterher Hurra schreien, ich da einen packe und den Kopf vor die Füße lege, dann sind nämlich die anderen 99 für ein Vierteljahr still. Dann sagen die ganzen Muttis, um Gottes Willen, bring dich nicht um, mach uns nicht unglücklich. Dann den Kollegen von uns neulich, dem haben sie den Kopf vor die Füße gelegt. Die haben es geköpft, steht in der Zeitung drin. Was, sei bloß still, schrei laut, Hurra. Gut, soll er. Dann ist ja der Zweck erreicht. Mit dem werden wir ohne dies kein Chor, keine HKL vom anderen stürmen. Das wissen wir ja ohne dies. Aber die Hauptsache ist, dass sie uns unser anständiges Volk nicht vermiesen. Soweit wie das notwendig ist, wird brutal und gnadenlos durchgegriffen. Freude macht das keinem von uns. Trotzdem es keine Freude macht, meine Herren, haben Sie ohne Rücksicht auf Bekanntschaft, auf Stand, auf Verwandtschaft, auf sonstige, vielleicht frühere Verdienste, ob einer Parteigenosse ist, ob er nicht Parteigenosse ist, haben Sie gnadenlos durchzugreifen, wo es das Schicksal der Nation erfordert. Greifen Sie mir lieber einen Großen wie irgendeinen verführten, dummen Kleinen. Die innere Front wird immer in Ordnung sein, wenn wir die Nerven haben, trotzdem es uns selbst keine Freude bereitet, durchzugreifen und sie in Ordnung zu halten. Klar muss auch eines sein. Wir haben 6-7 Millionen Ausländer in Deutschland, vielleicht sind es jetzt 8 Millionen. Wir haben Gefangene in Deutschland. die sind alle nicht gefährlich. Solange wir bei der kleinsten Kleinigkeit hart zuschlagen. Bei einer Kleinigkeit 10 Polen erschossen. Erübrigt es, dass wir später 10.000 erschießen müssen. Und dass das Erschießen dieser 10.000 dann deutsches Blut kostet. Jedes kleine Feuerchen wird sofort ausgetreten und ausgemacht und gelöscht. Denn sonst kann ein Flächenbrand entstehen. In Wirklichkeit beim Feuer und politisch, psychologisch in einem Volk. Dass die Kommunisten irgendetwas wagen können, glaube ich nicht. Denn ihre führenden Organe sitzen bei uns in den Konzentrationslagern, ebenso wie die ganzen Kriminellen oder der Großteil der Kriminellen. Hier kann man wirklich etwas sagen. Man wird nach dem Krieg einmal feststellen können, welcher Segen es für Deutschland war, dass wir allen Humanitätsduslern zum Trotz, das kann ich für mich in Anspruch nehmen, kann ich sagen, dass ich diese ganze kriminelle Unterschicht des deutschen Volkes in die KZs einsperrte. Wenn die heraus wären, würden wir uns schwerer tun. Dann hätte nämlich der Untermensch seine Unteroffiziere und seine Kommandeure, da hätte nämlich seine Soldaten und Arbeiterräte. So sind sie da drin und drehen Granaten oder machen Geschosskörbe oder sonst wichtige Dinge und sind sehr nützliche Mitglieder der allgemeinen menschlichen Gesellschaft. Nun will ich kurz dann noch zur anderen Seite kommen. Wie sieht es bei den Gegnern aus? Bevor ich aber dazu komme, möchte ich jetzt eine Pause einlegen, weil ich den Eindruck habe, dass es sehr warm hier ist. Ich bitte, dass wir etwas lüften. Nun möchte ich einen kurzen Überblick über die andere Seite geben. Wir Deutsche schwanken ja immer zwischen Extremen. Entweder wir sind ganz jubelnd oben und können es gar nicht erwarten, dass wir in einem Blitzkrieg von 18, von 16, von 15 Tagen alles erreichen. Oder wir lassen dann das Unterkiefer hängen und sagen, ja, beim Gegner ist ja alles wunderbar. Die Engländer, alles in Ordnung, bei den Russen alles, bloß bei uns nicht. Vergessen völlig, dass auf der drüberen Seite, wie überall, sehr erheblich mit Wasser gekocht wird. Ich möchte kurz unsere verschiedenen Gegner ganz kurz einmal aufführen. Noch einmal Russland. Hier kann ich mich sehr kurz fassen. Es steht meines Erachtens, wenn die nächsten Angriffe, wenn die nächsten großen Offensiven vorbei sind, am Ende seines Menschenpotenzials. Denn man kann selbstverständlich 16-Jährige einziehen, man kann einen Vorgriff auf 15-Jährige machen. Ich bin absolut dafür, dass wir auch das bei uns machen, wenn es das Schicksal der Nation einmal fordert. Denn lieber sterben die 15-jährigen Jungen, als dass die Nation stirbt. Aber man kann das ja nicht endlos weiter fortsetzen. Denn mit 13- und 12-Jährigen kann man am Schluss keinen Krieg führen. Das einmal bei den Russen, in meinen Augen einer der schwächsten Punkte, trotzdem er einst seine größte Stärke war, die Menschen. Not und Menschenknappheit. Zum Zweiten beim Russen, wie ich die Überzeugung habe, von uns gar nicht richtig erkennbarer, unerhörter Hunger. Die Front wird noch besser ernährt, wie das Volk hinter der Front. Trotzdem ist es selbst an der Front schon in vielen Fällen sehr schlimm. Er hatte lange Zeit eine große Transportschwierigkeit, auch diese ist noch nicht überwunden. Materialmäßig glaube ich, dass er noch nicht schwach ist. Ich glaube aber, er wird sterben an Blutverlust und Hunger. Nun kommt England. England führt nun 4 Jahre Krieg. Es hat noch keine sehr hohen blutigen Verluste gehabt. Aber in England ist ständig die Befürchtung, die sehr berechtigte Befürchtung, in dem Augenblick, in dem der U-Boot-Krieg wieder in voller Stärke einsetzt, und das wird er meiner Überzeugung nach monatelang jetzt tun, dem Augenblick kommt das ganze englische Gleichgewicht an Ernährung, an Nachschub, an Landungsmöglichkeiten in Schwanken und aus dem Gleichgewicht. Denn alle militärischen Operationen, die England und Amerika durchführen will, stehen und fallen mit der Tonnage. Die Landungsoperation in Italien bei Salerno hat ihnen ohne Zweifel 500.000 Tonnen gekostet. Ich bezweifle es sehr stark, ob England lange Zeit und viele solche Landungsoperationen sich leisten kann. Ich glaube allerdings, das ist auch meine Überzeugung, dass England selbstverständlich, vielleicht in dem Herbst noch, sehr viel Zeit haben sie dazu nicht mehr, sicherlich aber im Frühjahr, Landungsoperationen vornehmen wird. Ich glaube aber auch weiter eines. In dem Augenblick, wo für England, das gilt dann später noch mehr für Amerika, der Krieg wirklich an das Blut seiner Söhne geht, wird der Krieg in England und Amerika noch unpopulärer, wie er in Wirklichkeit ist. Nun kommt die größte und interessanteste Schwierigkeit. Das heißt, sie will Amerika vorher noch nehmen. Amerika führt ja mehr noch wie England einen Zwei-Fronten-Krieg. Den Pazifikkrieg gegen Japan, das erfreulicherweise ein starker Bundesgenosse ist, ein kämpferischer Bundesgenosse. Und den Krieg in Europa und im Atlantik. Ich glaube nicht, dass in Amerika die Verhältnisse am besten sind. Man muss sich vorstellen, Amerika hatte immer schon eine enorme Judenheit. Und Amerika hatte immer schon eine brutale plutokratische Wirtschaftsform. Es ist, glaube ich, unvorstellbar, wie in Amerika geschoben wird. Ich glaube, da sind wir vom Jahr 18 noch Waisenknaben dagegen gewesen. Und welche Schwierigkeiten und welche Nöte in Amerika allmählich auf die Bevölkerung hereindrücken. Dazu kommt, dass Herr Roosevelt ja nächstes Jahr wieder gewählt werden muss. Und ich habe die Überzeugung, dass einer der größten Werte der Befreiung des Duce der Wert war, dass wir Herrn Roosevelt seine beste Wahlpropaganda, den Auftakt zu seiner Wahlpropaganda, nämlich den Monsterprozess gegen Mussolini und gegen den Faschismus, dass wir ihm den weggenommen haben. Das sollte nämlich der Auftakt seiner Wahlpropaganda werden. Für beide Länder gilt aber nun Folgendes. Dem Augenblick, wo die blutigen Verluste in England und Amerika, dadurch, dass England und Amerika nun in Europa irgendwie kämpfen muss, sei es nun in Italien, sei es am Balkan, sei es mal in Frankreich oder in Dänemark oder in Norwegen, die Möglichkeit gibt es ja alle. Dem Augenblick wird der Krieg entsetzlich unpopulär werden. Das gilt in besonderem Maß für Amerika. England hat im vergangenen Weltkrieg sehr tapfer mit seinem eigenen Volk gekämpft. Amerika hat im vergangenen Krieg, glaube ich, 60.000 oder 70.000 Tote. Leider viel zu wenig. Denn ich bin überzeugt, wenn die Amerikaner im Weltkrieg 500.000 Tote gehabt hätten, wären sie diesmal nicht in den Krieg gegangen. Es wird psychologisch für die Herren schon ein schwieriger Punkt kommen, wenn die Zahl der Toten die Weltkriegszahl überschreitet. Wenn die einmal in die 100.000 oder in die 100.000 kommen, dann wird das den Amerikanern, die nämlich gar nicht so tapfer sind, wie sie tun, im Gegenteil, es ist ein keineswegs tapferer Soldat, er ist wohl ausgerüstet, er hat sehr starke Artillerie, er ist gut dotiert in allen Dingen, aber er ist keineswegs ein guter, tapferer Infanterist. Ich glaube, in dem Augenblick wird dort die allergrößte Schwierigkeit einsetzen. Das sind die Verhältnisse, einige Verhältnisse im Innern dieser Länder. Nun kommen die großen politischen Schwierigkeiten. Es ist England und Amerika nicht eins. Amerika sagt, England, du musst den Pazifikkrieg mehr betreiben. England sagt, Amerika, du musst mir in Europa mehr helfen. Wobei ein Betrüger den anderen natürlich übers Ohr hauen will. Der eine versucht, den anderen die Kraft des anderen auszunutzen, dass der in Japan erledigt. Der andere, England, versucht, den Amerikaner auszunutzen, dass der Deutschland erledigt. England ist in einer immer schwierigeren Lage. Darüber kann Herr Churchill auch seine Engländer nicht wegbringen. Wofür führt es denn eigentlich Krieg? Denn nun kommen die Schwierigkeiten mit Russland. Stalin, brutal, ein eiskalter Machtpolitiker, der sagt, ich trage das Schwergewicht des Krieges. Europa, das will ich bestimmen. Also, Polen, den Balkan, Lettland, Litauen, Estland, Finnland, das sind meine Interessengebiete. Deutschland, wenn es besiegt ist, ist auch mein Interessengebiet. Nun tut man sich auf der anderen Seite schwer. Den Krieg hat man doch eigentlich mit Deutschland angefangen, weil man doch Polen garantierte. Deswegen musste dann, glaube ich, auch Herr Sikorski sterben, weil der an dieser alten Mär festhielt. Und das brachte natürlich England in furchtbare Schwierigkeiten. Nun also, ist England, hat auch eine Atlantikkarte herausgegeben. England braucht aber Russland weiter als Bundesgenossen, das ist nämlich der beste Degen, den England hat, auf dem Festland. An Russland, das bolschewistische Russland, will in Europa bestimmen. England möchte gern das Gleichgewicht in Europa, wie es so schön heißt, aufrechterhalten und den Bolschewismus natürlich um Gottes Willen nicht heranlassen. Es ist ein wirres Durcheinander an Interessen, an Meinungen, an Absichten, an Plänen, wie einer den anderen für seinen Plan ausnutzen kann, betrügen kann und dann die Ernte für sich heimbringen kann. Ein System, das sicherlich eine Zeit lang hält und gut geht, das früher oder später eines Tages bricht. In dem Augenblick, wo diese Bundesgenossenschaft früher oder später bricht, dem Augenblick ist die Kraft unserer Gegner zwar noch beachtlich, aber nicht mehr bedrohlich. Es kommt in meinen Augen, da komme ich am Schluss nochmal darauf, nur vor allem und einzig und allein darauf an. Den Krieg gewinnt der, der stets zurückschlägt, niemals kapituliert. Der hat den Krieg gewonnen. Und für uns kommt am Schluss bei diesem Krieg heraus, wenn eines Tages Russland erschöpft ist oder ausscheidet und England oder Amerika den Krieg leid wird, kommt heraus die Bestätigung eines Weltreiches. Dann kann man wirklich sagen, im Vergleich, in einer Parallele, jede Parallele hinkt, der Siebenjährige Krieg war die Bestätigung Preußens als europäische Macht. Er wurde 7 Jahre geführt, um zu bestätigen, dass die bereits eroberte Provinz Schlesien ein Teil Preußens bleibt. Dieser Krieg, der nun 5, vielleicht 6, vielleicht 7, wir wissen es nicht, fragen auch gar nicht danach, er wird so lange gefochten, als er dauert. Und wird so lange mit Willen und guter Stimmung von uns gefochten, als er dauert. Der wird die Bestätigung bringen, dass all das, was in den vergangenen 10 Jahren, 7 Jahren, 9 Jahren, seit dem Jahre 1938 in das deutsche, großdeutsche und dann germanische Reich eingegliedert wurde, dass das bei uns bleibt, dass der Weg nach dem Osten frei ist und dass Deutschland ein Weltreich ist, dass das germanische Weltreich begründet wurde. Das wird der Sinn dieses 5-, 6- oder 7-jährigen Krieges sein, den wir jetzt fechten. Gewinnen wird ihn der, der steht und auch in der schwersten Situation nicht nachgibt oder umfällt. Dass das nie geschieht, das ist in erster Linie unsere Aufgabe. Nun komme ich zur Entwicklung von uns selbst, von der SS, in den vergangenen Monaten. Die Entwicklung war, wenn Sie den ganzen Krieg zurückblicken, eine unerhört große. Sie ist in einem geradezu rasenden Tempo gegangen. Werfen wir einen kleinen Rückblick auf uns im Jahre 1939 mit ein paar Regimentern, noch nicht einmal einer Division, mit 8.000, 9.000 Mann Wachverbänden, alles in allem, im besten Fall mit 25.000, 28.000 Mann, die bewaffnet waren, aber praktisch ihr Artillerieregiment als schwere Waffe erst 2 Monate im Jahre 39 hatten. Werfen Sie weiter einen Blick zurück oder rekapitulieren Sie, stellen Sie fest, welche Aufgaben, welche Pflichten, welche Aufträge wir in den vergangenen 4,5 Jahren bekommen haben. Ich will einige äußere Veränderungen aufzählen, feststellen und praktisch noch einmal bekannt geben. Anstelle in den Hauptämtern haben sich folgende Veränderungen vollzogen. Der Nachfolger unseres gefallenen Freundes Heydrich ist unser Kamerad Obergruppenführer Kaltenbrunner geworden. Er ist leider heute krank, hat eine Venenentzündung, die aber Gott sei Dank nicht gefährlich ist und konnte deswegen nicht kommen. Unser alter Freund der Lüge hatte ein so schweres Herzleiden, dass er schwere Kuren durchmachen musste und nun wohl 1,5 bis 2 Jahre aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. Ich möchte heute Abend unseren beiden Freunden, vor allem der Lüge und auch Kaltenbrunner, in unser aller Namen ein Fernschreiben oder ein Telegramm schicken. Wir haben die Hoffnung, dass der Lüge in, wie gesagt, rund 2 Jahren wiederhergestellt ist und dann wieder in die Front ins Geschirr eintreten kann. In seiner Vertretung führt der SS-Obergruppenführer Wünnenberg der bisher die Polizeidivision geführt hat, dann dafür bestimmt war, das 4. SS Panzerkorps als kommandierender General zu führen, der General der Waffen-SS und Polizei ist, führt SS-Obergruppenführer Wünnenberg die Ordnungspolizei als Chef der Ordnungspolizei. Nachfolger von unserem alten Kameraden und Freund Scharfe ist SS-Gruppenführer Breithaupt als Chef des SS-Gerichtes geworden. Obergruppenführer Hoffmann hat getauscht, hat das Rasse- und Siedlungshauptamt abgegeben und ist höherer SS- und Polizeiführer in Südwest geworden. Obergruppenführer Hildebrand hat seinen Oberabschnitt Weichsel abgegeben und ist Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes geworden. Obergruppenführer Schmidt hat auf seinen eigenen Wunsch sein Hauptamt, das Personalhauptamt, abgegeben und ist zu meinem persönlichen Stab für besondere Aufgaben getreten. Sein Nachfolger ist Gruppenführer Herf geworden. Einer meiner engsten und ältesten Mitarbeiter, Obergruppenführer Wolf, ist nach einer sehr schweren Krankheit, die sein Leben sehr gefährdet hatte, der Operation eines Nierensteines, Gott sei Dank wieder ganz gesund geworden und ist jetzt, das ist eine erstmalige Stellung, der höchste SS- und Polizeiführer für das ganze besetzte Italien. Er hat also ein Menschengebiet von 25 bis 30 Millionen, hat er zu behüten. Er hat unter sich als höheren SS- und Polizeiführer für das Küstenland SS-Gruppenführer Globocznik und hat mehrere SS- und Polizeiführer unter sich. Er konnte auch heute nicht kommen. Höhere SS- und Polizeiführer sind seit der Zeit eingerichtet worden. In Kroatien, Kammerhofer, der dort nicht höhere SS- und Polizeiführer, sondern der Kroaten wegen der Beauftragte des Reichsführers SS heißt. Früher schon in Serbien, Meißner. In Griechenland, jetzt Stroop, möchte das gleich mitteilen, den ich aber dann dort wegnehme. Nachfolger wird Schimanna. Sie werden höhere SS- und Polizeiführer in Griechenland. Wo sind Sie? Sie führen nicht die Division Galizien, sondern werden dort höhere SS- und Polizeiführer. Dann Dänemark wird jetzt eingerichtet. Das wird SS-Gruppenführer Panke bekommen. Wird höhere SS- und Polizeiführer in Dänemark. Wo ist er, Panke? Hier. Italien habe ich schon genannt. In der Waffen-SS sind wir, seitdem wir uns das letzte Mal sahen, zur nächsten Entwicklungsstufe organisatorischer Art vorangeschritten. Damals waren wir gerade in Bildung vor 1,25 Jahren des ersten Korps, des SS-Panzerkorps. Das Obergruppenführer Hauser führt, der zurzeit in Italien die Operationen im Küstenland leitet und führt. Dies ist das 2. SS-Panzerkorps. Inzwischen sind folgende Korps entstanden oder in Entstehung begriffen. Das 1. SS-Panzerkorps, Obergruppenführer Dietrich, Leibstandarte SS Adolf Hitler und die neu in Bildung begriffene Division, Panzergrenadierdivision Hitlerjugend. 2. SS-Panzerkorps, Obergruppenführer Hauser, mit der Division Das Reich und der Division Panzergrenadierdivision Totenkopf. 3. SS-Panzerkorps, das Germanische, SS-Obergruppenführer Steiner, mit der Division Viking, die im Osten drüben ist, einer neu in Aufstellung begriffenen SS-Panzergrenadierdivision Nordland und einer Panzergrenadierbrigade Niederland. Das 4. SS-Panzerkorps, das Gruppenführer Grüge, der bisher die Division Das Reich führt, bekommen wird, mit 2 neuen Panzer- und Panzergrenadierdivisionen, nämlich mit der bestehenden Panzerdivision Hohenstaufen, die wir als 9. und 10. Division in diesem Jahr im Februar im Verlauf von 5 bis 6 Wochen durch Obergruppenführer Berger ausheben und durch Obergruppenführer Jüttner ausbilden und aufstellen ließen. Das war ein Kunststück, kann ich Ihnen sagen. Das größte Wagnis und der größte Angstzustand, den ich einige Wochen lang hatte. Das alte Panzerkorps, Reich, Leibstandarte und Totenkopf kamen weg in Frankreich. Mitte bis Ende Dezember, der zweiten Hälfte Dezember, kam vom Führer der Befehl, am 15. Februar stehen 2 neue SS-Divisionen auszuheben aus dem Jahrgang 25 in den Arbeitsdienstlagern, stehen am 15. Februar in Frankreich. Darüber könnte man später einmal ein Buch schreiben und einen Roman erzählen, wie schwierig das war und wie es doch durchgebogen wurde. Es wurde mit diesen Rekruten vom ersten Tag an scharf geschossen, da man nie wusste, ob der Engländer nicht kam. Nach 8 Wochen war es schon bedeutend besser und jetzt sind es hervorragende gute Divisionen geworden. Zurzeit haben wir den Auftrag, die 16. und 17. SS-Division bis Januar aufzustellen. Das an dieser Fleißarbeit sind wir jetzt gerade gemeinsam beschäftigt. Das soll das 4. SS-Panzerkorps mit der Division Hohenstaufen, der 9. und einer neu zu bilden, die den Namen Reichsführer SS, ausgebildet aus der Brigade Reichsführer SS, die jetzt, wie wir hoffen, heute mit dem letzten Mann von Korsika gut weggekommen ist, aufgestellt wird. Dann das 5. SS-Gebirgskorps mit der Division Prinz Eugen und einer in Bildung begriffenen Bosniaken-Division, Gebirgsdivision. Das 6. SS-Korps, die 5. Korps führt SS-Obergruppenführer Flebs. Das 6. SS-Korps, das lettische, geführt von Gruppenführer Pfeffer Wildenbruch, aus einer inzwischen aufgestellten lettischen Brigade, die sich am Wolchow sehr gut geschlagen hat, und einer in Aufstellung begriffenen und bald vollendeten lettischen Division. Dann das 7. SS-Panzerkorps, das in der Aufstellung begriffen ist, mit einer bereits bestehenden, in Frankreich stehenden Division, der 10., die den Namen Frunsberg bekommen hat, und einer der 17., die einen zunächst sehr eigenartig klingenden, aber sehr, wenn man es richtig auffasst, sehr trutzigen Namen bekommt, Götz von Berlichingen. Das ist nämlich Frunsberg und Götz von Berlichingen. Das ist eine Trutzansage von uns gegenüber all unseren Gegnern, außerhalb und innerhalb. Ebenfalls ist ein, außerdem haben wir noch verschiedene Brigaden aufgestellt, Brigaden und Sturmbrigaden. Es wird später, wenn man es einmal im Einzelnen festlegen und erzählen kann, wird es eine beachtliche Leistung sein, was aus dieser Waffen-SS herausgepresst wurde und sich herauspressen ließ. Ich habe inzwischen dann in dieser Zeit auch noch die Dienststelle des Chefs der Bandenkampfverbände eingerichtet. Chef der Bandenkampfverbände ist unser Kamerad SS-Obergruppenführer von den Bach. Ich habe es für notwendig gehalten, dass wir diese Dienststelle, dass der Reichsführer SS hier der maßgebliche Kommandeur, maßgebliche Oberbefehlshaber für alle diese Kämpfe ist. Da ich wirklich die Überzeugung habe, dass wir diesen ausgesprochen politischen Kampf unserer Gegner am besten führen können. Wir haben, soweit uns die dafür bereitgestellten und von uns aufgestellten Verbände nicht immer wieder zum Stopfen von Lücken an der Front weggenommen wurden, sehr gute Erfolge gehabt. Beachtlich ist hieran, dass wir damit die nächste Stufe, Division, Korps, Armee, dass die nächste Stufe, nämlich die eines Oberkommandos, einer Armee oder sogar einer Gruppe, wenn Sie es so nennen wollen, dass wir die damit für die SS erreicht haben. Dann kurz die Aufgaben der Ordnungs- und der Sicherheitspolizei. Sie sind im selben Rahmen geblieben. Was geleistet wurde, kann ich bloß feststellen, ist enorm. Wir haben rund an die 30 Polizeiregimenter aus Polizeireservisten und alten Polizeisoldaten, Polizeibeamten, wie man früher sie hieß, aufgestellt. Das Durchschnittsalter unserer Polizeibataillone ist kein geringeres wie das der Sicherungsbataillone bei der Wehrmacht. Die Leistung ist eine über alles Lob erhabene. Wir haben außerdem in einem Zusammenlegen der vorher aufgestellten Schutzmannschaftsbataillone, also der wilden Völker, die wir dann nicht mehr allein ließen, haben wir Polizeischützenregimenter gebildet, wo also diese Mischung von 1 zu 3 ungefähr schon durchgeführt wurde, weswegen wir gerade in der jetzigen Krisenzeit eine viel größere Stabilität wie die ganzen sonstigen einheimischen oder eingeborenen Verbände zeigen konnten. Die Aufgaben der Sicherheitspolizei sind genau wie die der Ordnungspolizei wachsend mit dem Raum gewachsen. Auch hier können wir, oder gerade hier können wir, über das, was geleistet wurde, erst nach dem Krieg reden. Es wird einmal bestimmt eine nette Unterhaltung sein, wenn wir uns mit unseren Partnern vom Service einmal sprechen können und einmal gegenseitig die Karten auf den Tisch legen können. Es wird von der drüberen Seite uns das Leben nicht leicht gemacht. Wobei Sie nie vergessen dürfen, wir sind in der glücklichen Lage, sehr viele Teile Europas besetzt zu haben. In der nachteiligen Lage, damit Millionen, Dutzende von Millionen von fremden Völkern unter uns zu haben und damit gegen uns. Wir haben automatisch jeden gegen uns, der überzeugter Kommunist ist. Wir haben jeden Juden gegen uns, wir haben jeden Freimaurer gegen uns, jeden Demokraten, jeden überzeugten Christen. Das sind die weltanschaulichen Gegner, die wir in ganz Europa gegen uns haben und die der Feind gesammelt für sich hat. Wir haben aber auch gegen uns den richtig oder falsch verstandenen Nationalismus, sei er in Frankreich, sei er in Norwegen, sei er in Dänemark oder sei er in Niederlanden oder in Serbien. Der Gegner kann sich also für seine Sabotageakte oder für die Tätigkeit seiner Fallschirmspringer eines wunderbaren vorbereiteten Bodens jederzeit bedienen. Diese Gelegenheiten hatten wir bisher, mit Ausnahme vom Kaukasus, von Iran, der leider sehr weit weg ist, nicht. Jetzt freue ich mich darauf. Unsere lieben englischen und amerikanischen Gegner sind ja jetzt auf dem Festland. Sie haben Süditalien, wir haben Norditalien. Jetzt werden wir mal aufspielen. Das wird eine wunderbare Gelegenheit. Und wir werden zeigen, was wir auf dem Gebiet können. Es ist die erste Möglichkeit, dass wir den Engländern mit auf diesem Gebiet mit derselben Waffe einmal antworten können. England selbst hat als einziges Fremdvolk ja bei sich Irland. Irland ist so katholisch, so religiös gebunden, dass es trotz seiner nationalen Gegnerschaft gegen England von kirchlicher Seite her in Ruhe gehalten ist, neutralisiert ist, sodass wir es nicht verwenden können. Nun zeigt sich zum ersten Mal eine Gelegenheit, Sie können versichert sein, wir werden sie nicht versäumen. Dann, das, was ich schon einmal erwähnt habe, ich kann es leider nicht verschweigen, neben all dem, was wir in dieser Zeit, wie ich sagte, neu aufgestellt, erreicht haben, ich bin Reichsinnenminister geworden, habe damit ein Stückchen Arbeit mehr, sehe hier meine Aufgabe in folgenden einzelnen großen Komplexen. Erstens Wiederherstellung der vielfach verloren gegangenen Reichsautorität. Zweitens Dezentralisierung der Aufgaben, die nicht reichswichtig sind, um das Reich in der Hand zu behalten. Belebung der ganzen im deutschen Volk schlummernden schöpferischen Kräfte in der deutschen Selbstverwaltung. Drittens, radikales Aufräumen in diesem ganzen Apparat mit jedem Fall von Korruption oder schlechtem Benehmen. Ich werde gnadenlos vorgehen. Wen ich erwische und wer etwas begangen hat, der kommt vor den Kadi. Groß oder klein. Denn ein solcher Fall in einer Gegend durchexerziert, vor der Öffentlichkeit und bekannt gegeben, der schädigt uns nämlich nicht, der schädigt nicht das Ansehen von Staat und Partei, sondern der stärkt es. Weil dann jeder sagt, alle anderen Respekt. Anständig, wenn einer ein Lump ist, schmeißen Sie ihn heraus. Wobei etwas ja ganz klar ist, und das wollen wir uns, ich komme ja dann zu einigen Dingen, die ich ja meiner Gewohnheit entsprechend deutlich aussprechen werde. Das gilt genauso für uns innerhalb der SS. Menschliche Unzulänglichkeiten kommen überall vor. Überall. Die Organisationen unterscheiden sich nur durch Folgendes. Die eine Organisation vertuscht das und sagt, um unser Ansehen nicht zu schädigen, muss da die berühmte Decke und der christlichen Nächstenliebe darüber gebreitet werden. Und die andere Organisation reinigt sich selbst brutal. Sagt, jawohl, das war ein Schwein, den haben wir erschossen, haben ihn eingesperrt, auf jeden Fall haben wir rausgeschmissen. So, jetzt. Fasst euch damit, plaudert drüber oder sonst etwas. Weil man dann das Recht hat zu sagen, aber wenn von euch einer ein Schwein ist, kommt er genauso dran. Nämlich das dann unser moralisches Recht. Wenn ich aber Polizei bin, wie wir bisher waren, wenn ich der Chef der SS bin, wenn ich jetzt Reichsinnenminister bin, ich hätte nicht das moralische Recht, gegen irgendeinen Volksgenossen vorzugehen. Wir könnten nicht die Kraft aufbringen, das zu tun, wenn wir nicht in unseren eigenen Reihen brutal für Sauberkeit sorgen würden. Sie können versichert sein, dass ich es auch als Reichsinnenminister tun werde. Ebenso können Sie selbstverständlich versichert sein, dass ich nicht irgendeinen Wahnsinnskurs anfange, nun diesem Gaul die Kandare ganz kräftig ins Maul reiße und es hinten hinsetze, sondern es wird langsam der Zügel angezogen, und allmählich werden wir das Pferd schon wieder in eine anständige Gangart bringen. Es kommen nun noch zu einzelnen anderen Aufgaben, großen Aufgabengebieten, die doch wichtig sind, wenn Sie alle davon erfahren. Wir haben Riesenrüstungsbetriebe in den Konzentrationslagern. Das ist das Aufgabengebiet unseres Freundes Obergruppenführer Pohl. Wir leisten jedes Monat viele Millionen von Arbeitsstunden für Rüstung. Wir gehen an die undankbarsten Dinge heran. Und das muss ich anerkennen. Ob es in den Konzentrationslagern, in den Wirtschaftsbetrieben von Polen ist, oder ob es draußen bei den höheren SS-Polizeiführern ist, ob es in Werkstätten vom Führungshauptamt ist, da zeigt sich eines, wir sind eben doch überall SS-Männer. Wo etwas im Argen liegt, da wird angepackt. Erziehen Sie mir jeden Untergebenen in dieser Richtung. Wir wollen kompetenzlos helfen, denn wir wollen ja den Krieg gewinnen. Was wir tun, tun wir ja für Deutschland. Ob das nun der Bau einer Straße ist, ob irgendwo ein Tunnel nicht vorangeht, ob es eine Erfindung ist, die vor lauter Bürokratie nicht zur Geburt kommt, ob es sonst etwas ist, wo wir anfassen können, fassen wir an. Das, was wir in unseren Rüstungsbetrieben leisten, wird, wenn wir es auch am Schluss des Krieges aufrechnen können, dartun können, eine sehenswerte und beachtliche Leistung sein.